Erster, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und seine Ohren sind nicht taub, so dass er euch hören kann. Zweiter, eure Sünden haben jedoch eine Trennung zwischen euch und Gott verursacht, weshalb er sein Gesicht vor euch verbirgt. Dritter, eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Schuld, während eure Lippen Lügen verbreiten und eure Zunge böse spricht. Vierter, niemand klagt ehrlich an und keiner urteilt gerecht, weil sie sich auf falsche Worte verlassen und Unheil planen. Fünfter, sie brüten gefährliche Pläne aus wie Schlangeneier, so dass jeder stirbt, der davon ist oder sie berührt. Sechster, ihre Taten sind so nutzlos wie Spinnengewebe, da man sich damit nicht kleiden kann und sie nur Gewalt ausüben. Siebter, ihre Füße laufen schnell zum Bösen, um unschuldiges Blut zu vergießen, während ihre Gedanken nur Zerstörung und Verderben planen. Achter, sie kennen den Weg des Friedens nicht, weil auf ihren Wegen kein Recht herrscht und sie nur krumme Pfade gehen. Neunter, deshalb bleibt das Recht fern von uns, obwohl wir auf Licht hoffen, aber stattdessen in tiefer Dunkelheit wandern. Zehnter, wir tasten an der Wand entlang wie Blinde, weil wir am hellen Mittag stolpern, als wäre es bereits Nacht. Elfter, wir alle brummen wie Bären und klagen wie Tauben, da wir auf Gerechtigkeit warten, die jedoch fern bleibt. Zwölfter, unsere Sünden gegen dich sind sehr zahlreich, weshalb wir unsere Schuld anerkennen und wissen, dass wir falsch gehandelt haben. Dreizehnter, wir haben den Herrn verlassen und ihn verleugnet, indem wir Lügen verbreitet und uns gegen unseren Gott gewendet haben. Vierzehnter, das Recht wird zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht weit weg, weil die Wahrheit auf dem Marktplatz gestürzt ist. Fünfzehnter, die Ehrlichkeit ist verloren gegangen, und wer das Böse meidet, wird ausgeraubt, was dem Herrn überhaupt nicht gefiel. Sechzehnter, er sah, dass niemand half, und wunderte sich darüber, weshalb er mit seiner eigenen Kraft und Gerechtigkeit eingriff. Siebzehnter, er zog die Gerechtigkeit wie einen Panzer an und setzte den Helm der Rettung auf, um gegen das Unrecht zu kämpfen. Achtzehnter, er wird jedem das geben, was er verdient, indem er seinen Feinden mit Zorn begegnet und sie gerecht bestraft. Neunzehnter, überall auf der Welt wird man den Namen des Herrn ehren, wenn er wie ein gewaltiger Strom gegen das Böse anstürmt. Zwanzigster, der Herr sagt, dass er als Erlöser nach Zion kommen wird, um alle zu retten, die ihre Sünden bereuen. 21. Gott verspricht einen ewigen Bund, bei dem sein Geist und seine Worte für immer in den Herzen der Menschen bleiben.